Wieder ein kurzes Wort vorweg. Die zwischenstaatliche Konfliktionierung Europas wird in diesem Vortrag keine Rolle spielen, obwohl es gerade aus aktuellem Anlass interessant wäre, hierauf einzugehen. Stichwort Polens Revanchismus gegen Deutschland, da stelle ich transatlantische Einflüsterungen und Bestärkungen hinter vorgehaltener Hand in Rechnung. Anderes Stichwort, Kataloniens Abspaltungsversuch von Spanien, unterstützt durch George Soros, seines Zeichens Freelance Revoluzzer, im Dunstkreis des US-Pentagon. Beides wäre eine Analyse wert, würde aber den Rahmen dieser Lesung sprengen. Nur ein erhellendes Statement, das ich hierzu noch zurücklassen möchte. Anfang Februar 2015 sagte der bedeutende amerikanische Sicherheitsexperte George Friedman, der Chef des privaten Geheimdienstes Stratfor, auf der Konferenz des Chicago Council on Global Affairs: Europa wird nicht unbedingt zum 30-jährigen Krieg zurückkehren, aber sie werden ihre Kriege haben. Es wird keine 100 Millionen Tote geben, aber die Idee von der europäischen Konfliktfreistellung wird als erstes sterben. Fragen Sie nicht, wie der Mann für unsere Tage so klarsichtig über Merkels großartiges Friedensprojekt EU sprechen konnte? Nein? Dann tun Sie es. Ein kleiner Denkanstoß: Friedmans informelle Beziehungen in die staatliche Geheimdienstwelt Nordamerikas und die zur Aufstandsfirma Soros sind ganz hervorragend. Soweit nur vorweg. Nun zum eigentlichen Inhalt. Im ersten Teil dieser Hörbuchserie ging es um die platzgreifenden Folgen einer maßlos übersteuerten Immigrationspolitik. Parallelgesellschaften, Dekulturalisierung, Islamisierung. Das sind die herausragenden Begriffe, die dort behandelt werden. Im zweiten Teil haben wir einen Blick auf in den Medien nicht angesprochene und vom Bürger nie ermächtigte Strippenzieherschaften geworfen, die, das wurde mainstreamig belegt, diese Entwicklung wollen und anschieben. Bruderschaften, also per offizieller Definition Geheimbünde, und Organisationsvertreter, die heute ihr Wirkzentrum in Israel haben. Diese beiden miteinander verwobenen Kreise, die ich als ewiges Establishment bezeichne, verfügen über eine erhebliche internationale Breitenwirkung. In diesem Teil geht es nun in erster Linie um eine dritte Macht, die ihrerseits stark in die Belange der internationalen Politik eingreift, sei es offen und direkt oder hintergründig, im letzteren Fall über Lobbys und Geheimdienstarbeit, die USA. Dieser Staat, der trotz China heute noch als letzte Supermacht gilt, wird von den bereits genannten Hintergrundmächten bewiesenermaßen stark beeinflusst. So stark, dass man fast von einem Unterstellungsverhältnis der gewählten Regierung und des Weißen Hauses gegenüber einem durch gemeinsame Interessen verbundenen privaten Mächtekonglomerat sprechen kann. Seit Gründung der Vereinigten Staaten waren fast alle US-Präsidenten Freimaurer. Dazu ist der Einfluss der von der Regierungsgewalt entkoppelten zentralen Notenbank Fed auf das Wohl und Wehe der Nation gewaltig. Die Institution wurde ebenso vom ewigen Establishment auf den Weg gebracht wie der Super Think Tank Council on Foreign Relations, der in Washington in die Richtlinienbildung der großen Politik maßgeblich eingreift. Ein Stück weit sind die USA also Werkzeug dieser Kreise. Sie haben aber natürlich auch ihre eigenständigen Interessen, die aber heute in einem unerklärten Krieg gegen Europa, wie übrigens schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg, mit den Wünschen des ewigen Establishments parallel laufen. Daher finden wir die USA direkt oder über ausgelagerte Mitarbeiter wie George Soros auch im derzeitigen, den inneren Frieden und damit die Stärke Europas schwächenden Migrations- und damit Islamisierungsprozess. In einem Interview für den Schweizer TV-Sender Radio Tele Switzerland sagte der russische Präsident Putin am 27. Juli 2015: Sehen Sie, Europa ist jetzt mit einem konkreten Problem konfrontiert, dem Massenzustrom von Migranten. Stand denn aber Europa am Ursprung der Entscheidungen, die zu dieser Situation geführt haben? Man muss ehrlich sein. Diese Entscheidungen kamen von Übersee. Mit dem Problem ist aber Europa konfrontiert. Das ist nur ein Beispiel, von denen es viele gibt. Auf die Zusatzfrage, ob er die USA meine, antwortete Putin, aber natürlich, um sogleich entschärfend hinzuzufügen, das bedeutet jedoch nicht, dass wir nun die amerikanische Politik irgendwie dämonisieren sollten. Sie gestalten ihre Politik so, wie sie es für ihre Interessen als nützlich betrachten. Man muss aber ein Gleichgewicht von Interessen anstreben. Diverse Mainstream-Medien im In- und Ausland berichteten über dieses Interview, auch unter Anführung von O-Tönen. Die genannte Aussage Putins war jedoch nie dabei, weder in direkter noch in indirekter Rede. Selbst ein versteckter Hinweis, dass der Schweizer Sender in dem Gespräch das Thema Massenmigration behandelt hatte, findet sich nirgends. Trotzdem kann sich jeder, der den auszugsweisen Filmmitschnitt im Netz findet, davon überzeugen, dass die Worte Putins gefallen sind. Es existiert noch ein weiterer Ausspruch Putins, der im selben Interview gefallen sein soll. Die USA stecken hinter der unglaublichen Flut an Asylanten, die zurzeit über Europa hereinbricht. Amerikanische Organisationen bezahlen die Schlepper, die die Boote beschaffen und die Massentransporte nach Europa organisieren. Es geht darum, aus Europa einen brodelnden Unruheherd und einen Hexenkessel zu machen. Genau wie aus der Ukraine. Das alles dient den Interessen der USA und hilft, den Boden für einen Krieg in ganz Europa zu bereiten. Alternative Online-News-Anbieter, die diese Textstelle in den Tagen und Wochen nach dem Interview zitierten, verlinkten zur Beglaubigung auf den Artikel des russischen Nachrichtenauslegers Sputnik vom 28. Juli 2015, der bereits das erste nachgewiesene Zitat serviert hatte. Dort taucht der Passus heute aber nicht auf, möglicherweise, weil der Bericht durch die Sputnik-Redaktion wenige Monate später nachträglich verändert wurde. Auch der im Netz abrufbare 7-minütige Interviewmitschnitt gibt die Sätze nicht wieder, was nichts heißen muss, da es sich um eine stark gekürzte Version handelt. Im Prinzip ist es sogar einerlei, ob das zweite Zitat nun authentisch ist oder nicht, denn es wiederholt nur die erste Aussage, um sie dann zu vertiefen, um die vom Pentagon erhofften Folgen hintendran zu setzen. Man wolle, O-Ton, aus Europa einen brodelnden Unruheherd und einen Hexenkessel machen. Ein Bürgerkriegsgebiet, so wie in der Ukraine. Sie meinen, das wäre absurd? Sie meinen, man könne Putin mal wieder nicht trauen? Sie sind überzeugt, dass die USA ein zusammenbrechendes Europa nicht wünschen können? Sie denken, eine fortschreitende Migration wird nicht zu solchen Zuständen führen? Dann lauschen Sie vielleicht noch einmal dem ersten Teil dieser Beitragsreihe. Rufen Sie sich in Erinnerung zurück, dass der türkische Sultan Recep Erdogan Deutschland vor gar nicht allzu langer Zeit damit gedroht hat, seine Deutsch-Türken, die ihn zu 60-70% tatsächlich wählen, in einen Aufstand zu führen. Oder denken Sie einmal über die folgenden zwei Blicke auf die gegenwärtige europäische Sicherheitslage nach. Der erste in Bezug auf Deutschland stammt von Sören Kern, Chefanalyst für europäische Politik an der regierungsnahen Madrider Grupo de Estudios Estrategicos. Das heißt auf Englisch Strategic Studies Group. Der Mitarbeiter etlicher sicherheitspolitischer Fachblätter schrieb im August 2017, muslimische Bürgerwehren, die islamische Justiz durchsetzen, werden in Deutschland immer alltäglicher. Die Unfähigkeit oder der Unwille der Regierung, sie aufzuhalten, hat zu einem Anschwellen von antimuslimischen Gegenbürgerwehren geführt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt in seinem jüngsten Bericht vor einem eskalierenden Zyklus von Aktionen und Reaktionen, der zu offenem Krieg auf Deutschlands Straßen führen könnte. Zitat Ende. Ist Ihnen immer noch zu viel Möglichkeit oder Zukunftsmusik? Dann schauen Sie nach Schweden. Angesichts der immer desaströser werdenden Situation im ehemals romantischen Bullerbü des Nordens verlassen dort bereits die ersten Ex-Flüchtlinge, Ex-Kriegsflüchtlinge das Land. Kriegsflüchtlinge? Ja, richtig. Ein Somali, der vor 20 Jahren vor dem Krieg in seinem Heimatland nach Schweden flüchtete und mit seiner Familie in einem Göteborger Vorort lebt, erklärte dem Hardline-konservativen Nachrichtenoutlet Breitbart, warum er inzwischen die Nase voll hat. Es ist wie in einem Kriegsgebiet. Wir wissen nicht, wer als nächstes erschossen wird. Die Kugeln können dich praktisch überall erwischen. In Malmö, drittgrößte schwedische Metropole mit einem Migrationsanteil von 43%, berichten ehemalige Soldaten, die jetzt beim Bombenräumkommando der Polizei arbeiten, dass sie die Situation an ihren Kriegseinsatz im Irak erinnere. Der Einschätzung von immer mehr Sicherheitsexperten zufolge sind das nur die Vorwehen von Zuständen, die auf Deutschland und Europa als Ganzes zulaufen. In Polizei- und Geheimdienstkreisen ist selbst ein aufkommender Bürgerkrieg kein Tabuthema mehr. Dass sich ein solcher ankündigt und durch die Migration erheblich begünstigt wird, davor warnt Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, bereits seit Jahren. O-Ton: Natürlich erwartet die Bundesregierung hier schwere soziale Unruhen. Man weiß, was sich da zusammenbraut, aber man verdrängt das in der Öffentlichkeit lieber. Bereits 2008 sah CIA-Chef Michael Hayden das Potenzial für Bürgerkriege in Europa wegen des starken Anwachsens der muslimischen Bevölkerungsgruppe und schwieriger Integrationsbedingungen, wie er sagt, deutlich erhöht. Der US-Geheimdienst hatte da bereits eine Studie erstellt, in der Kerneuropa für die vor uns liegende Zeit regelrechte Unregierbarkeit attestiert wird. Die Sozialsysteme halten nicht, die muslimische Einwanderung führt zu unerträglichen inneren Spannungen. Im Ergebnis bricht die Europäische Union bis zum Jahr 2020 zusammen oder auseinander, so die Prognose der amerikanischen Schnüffeltruppe. Um es bildhaft darzustellen, die sicherheitspolitische Klammer unseres Kontinents und damit der EU wird sich so weit aufdrücken, bis dass die einzelnen Staaten als lose, brennende Blätter daraus hervorfallen. Und das, ich erinnere an das Putin-Interview, könnte auch genau so gewünscht sein. Kein geringer als George Soros schrieb den Eurokraten auf dem Brüsseler Wirtschaftsforum ins Stammbuch, die Flüchtlingskrise könnte die Europäische Union zerstören, aber Merkel und Co. müssten dennoch in der unbegrenzten Aufnahmepolitik fortfahren. Das heißt, ihren Selbstmord in Kauf nehmen. Soros ist der vielleicht wichtigste Verbündete des US-Pentagons, wenn es um die Umstürze und Destabilisierungsprogramme geht, um niedrigstufige Kriegsführung, die sich gegen konkurrierende Staaten und Großräume richtet. Doch halt! Sind die USA nicht unsere Verbündeten? Warum sollten sie uns Schlechtes wünschen oder gar dafür sorgen? Diese Frage wird in höheren Rängen der europäischen Diplomatie, Politik und Geheimdienstwelt nie offen aufgeworfen, denn man kennt dort die Antwort. Die Experten in den EU-Führungsgremien wissen, die USA unterhalten ihre Bündnissysteme nur so lange, sie darin auch die Führungsrolle innehaben. Ist das irgendwann nicht mehr der Fall, werden Verbündete, selbst wenn sie prowestlich eingestellt sind, in Washington schnell obsolet gestellt oder gar als gegnerisch wahrgenommen. Das gilt auch für Einzelstaaten, wenn diese in der Lage sind, in ihrem eigenen Großraum eine Vormachtstellung einzunehmen. Blicken wir zurück. Als Präsident George Bush Senior in den damaligen Umbruchtagen des Mauerfalls eine neue Weltordnung ausrief, waren die Vereinigten Staaten darin die einzige verbleibende Supermacht. Um diesen Status beizubehalten, stellte der damalige Verteidigungsminister und nachmalige Vizepräsident Dick Cheney im Februar 1992 eine neue Richtlinie zur Verteidigungsplanung fertig. Die New York Times leakte Auszüge aus diesem Defense Planning Guidance betitelten und eigentlich geheimen Pentagon-Entwurf. Wir lesen: Unser wichtigstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen, ob auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo, zu verhindern. Dieser Gedanke bestimmt grundlegend die neue regionale Verteidigungsstrategie. Dies erfordert, dass wir jegliche feindliche Macht daran hindern, eine Region zu dominieren, deren Ressourcen es ihr bei genügender Kontrolle erlauben würde, globale Macht zu erlangen. Bei den in Frage kommenden Regionen handelt es sich um Westeuropa, Ostasien und das Gebiet der früheren Sowjetunion und Südwestasien. Umgesetzt in die praktische Politik bedingt das drei Aufgabenstellungen. Erstens müssen die USA den Führungsstil zeigen, der nötig ist, um eine neue Ordnung einzuführen und zu sichern, eine, die verspricht, potenzielle Konkurrenten davon zu überzeugen, dass sie erst gar nichts zu versuchen brauchen, eine größere Rolle zu spielen oder eine aggressivere Haltung einzunehmen, um ihre legitimen Interessen wahrzunehmen. Zweitens müssen wir in den nicht-militärischen Bereichen die Interessen der fortgeschrittenen Industrienationen ausreichend berücksichtigen, um sie davon abzuhalten, unsere Führungsrolle in Frage zu stellen oder zu versuchen, die bestehende politische und wirtschaftliche Weltordnung zu kippen. Und schließlich müssen wir die Mechanismen pflegen, die potenzielle Konkurrenten davor abschrecken, eine bedeutendere regionale oder globale Rolle auch nur anzustreben. Der mainstreamige Beobachter mag hier einwenden, diese Direktive sei unter Bush Senior entwickelt worden und gebe damit lediglich eine rechte bzw. republikanische Sicht der Dinge wieder. Er übersieht jedoch dabei, dass Staaten bleibende Interessen haben, die auch wechselnde Regierungen überdauern und durchgängig verfolgt werden. Tatsächlich machte sich Cheneys demokratischer Amtsnachfolger William Perry die Direktive bruchlos zu eigen. Wikipedia schreibt in seiner Biografie: Perry übernahm Präventivverteidigung als seine Richtschnur in der Politik nationaler Sicherheit in der nachkalter Kriegwelt. Perry stellte drei grundlegende Grundsätze einer Präventivstrategie heraus. Erstens, verhindere wachsende Bedrohung. Zweitens, hindere jene, die aktuell wachsen, und falls Vorsorge und Abschreckung versagen, bekämpfe drittens die Bedrohung mit militärischer Gewalt. Als sich die europäischen Staaten Anfang der 90er Jahre an das Projekt EU begaben, war der Interessenskonflikt mit den USA daher bereits vorgezeichnet. Im März 1991 prognostizierte der ehemalige amerikanische Justizminister Ramsay Clark gegenüber der französischen Monatszeitung L'Autre Journal: Ich warne die Europäer davor zu glauben, dass die USA im Rahmen der neuen Weltordnung Skrupel haben würden, auch in Europa militärisch zu intervenieren. Unsere Armee wird überall eingreifen, wo unsere Interessen gefährdet sind, und zwar mit allen Mitteln, einschließlich Atomwaffen. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass Amerika ohne Zögern auch in Westeuropa intervenieren würde, wenn dies gegenwärtig auch manchen Leuten als absurde Idee vorkommen mag. Die USA würden eine europäische nukleare und wirtschaftliche Großmacht nicht lange dulden. Dass diese Warnung gerade auch an Deutschland gerichtet war, zeigte ein Artikel des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der am 2. März 1992 im International Herald Tribune schrieb: Wenn sich auch heute noch keine europäische Macht gegenüber den USA feindlich zeigt, so nehme man doch den Beginn eines irgendwie gearteten hegemonialen Verhaltens in jener Region unverzüglich als feindliches Verhalten wahr. Eine diesbezügliche Herausforderung könnte sich aus der Neudefinierung der Rolle Deutschlands ergeben. Kissinger spricht hier von zweierlei. Erstens von einer Hinwendung Berlins Richtung Moskau, was automatisch zu einer deutsch-russischen Hegemonie auf globaler Basis führen würde. Und zweitens eine deutsche Dominanz über Europa, die heute definitiv gegeben ist. Aber lassen wir Deutschland hier erst einmal außen vor und blicken wir auf den umgebenden Großraum. Wie bei Cheney, Perry und Clark gesehen, fällt auch ein zu starkes, zu geschlossenes, eigenen Interessen folgendes Europa bei der amerikanischen Globalstrategie automatisch in die Rubrik Konkurrenz und damit Gegner. Und diese werden angegriffen. Die USA taten das als erstes auf dem Gebiet, auf dem sie besonders stark sind, auf dem Finanzsektor. Die Stärke beruht zum überwiegenden Teil auf der speziellen Bedeutung des Dollar, durch welche die Währung quasi inflationslos nachproduziert werden kann. Amerika betreibt hier eine Art imperiales Geld-Luft-Geschäft, dessen Auswirkungen der Geostratege Thomas Barnett wie folgt beschreibt. Man könnte sagen, Amerika ist ein Experte darin, seine Staatsschulden zu exportieren und fast alles andere zu importieren. Wie schaffen wir es, derart über unsere Verhältnisse zu leben und dabei trotzdem riesige Defizite einzufahren? Wir bringen eben die Welt dazu, unsere kurzfristigen Staatsanleihen zu kaufen, da sie Uncle Sam vertraut und der Dollar verhältnismäßig billig ist. Er hat wie Gold lange als Weltreservewährung funktioniert. Unterm Strich haben wir ein leichtes Leben, weil wir unsere öffentlichen und privaten Schulden weiterverkaufen. Das Geschäft mit unseren Treasury Bills ist umwerfend einfach. Wisst ihr, was es kostet, diese kleinen Papierfetzen zu drucken? Fast gar nichts. Und wisst ihr, was wir als Gegenleistung bekommen? Videorekorder, Autos, Computer und so weiter. Hört auf zu jammern, denn sollte die Welt jemals drauf kommen, welch großartiges Luftgeschäft wir betreiben, könnten wir in echte Schwierigkeiten kommen. Die Geldpresse als Wirtschaftswundermaschine, ohne dass man dabei in die Inflation abrutscht? Man traut seinen Augen nicht, steht vor einem Rätsel. Die Lösung, also die Geschichte dahinter, ist schnell erzählt. 1973 gelang es den USA, die saudische Regierung zu einem Deal zu bringen, der aus vier Punkten bestand. Erstens, Saudi-Arabiens weltweite Öllieferungen werden an den Dollar gekoppelt. Das heißt, die Saudis akzeptieren bei Einkäufen anderer Staaten ab jetzt nur noch die Fettscheine. Zweitens, die eingenommenen Dollars werden zum großen Teil in amerikanische Staatsanleihen investiert, was einen neuen Pool von Kreditgebern schaffen sollte, um die Ausgaben der US-Regierung zu unterstützen. Drittens, Saudi-Arabien überzeugt andere Ölexporteure, also die OPEC-Staaten, sich diesem Petrodollar-System anzuschließen. Als Gegenleistung sicherten die USA viertens die Herrschaft des saudischen Königshauses und garantierten dem Land militärischen Schutz, auch gegen Iran und Irak. Damit wurde Saudi-Arabien neben Israel zu einem der wichtigsten amerikanischen Verbündeten in der Region. Damit war aber auch, und das hatte die größeren Auswirkungen, der Dollar mit einem Federstrich wieder zur Weltreservewährung geworden. Ohne den Goldstandard, den man vorher aufgegeben hatte. Zu noch besseren Konditionen als zuvor, denn Erdöl wird bekanntlich schnell verbraucht. Es wird verbrannt und muss daher ständig nachgekauft werden. Das Ergebnis haben wir bei Barnett gesehen. Fast auf die gleiche Weise, aber den Petrodollar als Uhrwerk des Konjunkturwunderwerks klar benennend, schildert es der an britischen Universitäten internationale Beziehungen unterrichtende Professor Gokai. Oton Gokai. Stellen Sie sich vor, Sie sind stark verschuldet. Doch jeden Tag stellen Sie Schecks über Millionen-Dollar-Beträge aus, die Sie gar nicht besitzen. Sie kaufen damit ein neues Luxusauto, mieten eine Villa am Meer oder unternehmen eine Traumreise. Ihre Schecks sind eigentlich wertlos. Doch Sie können mit ihnen trotzdem Dinge kaufen, weil die Schecks, die Sie ausstellen, diese Schecks, die Ihre Bank nicht annehmen würde, weil sie dort kein Guthaben haben, weil diese Schecks nie bis zu ihrer Bank kommen. Das brauchen sie auch gar nicht, denn sie haben eine eigene Abmachung mit den Besitzern einer Sache, die jedermann braucht, nämlich Gas und Öl, dergestalt, dass diese beim Verkauf einzig ihre hausgemachten Dollars bzw. ihre Schecks akzeptieren. Es müssen also alle die Schecks von ihnen nehmen, um Öl und Gas zu kaufen. Weil nun jeder sowieso ihre Schecks braucht, benutzt man sie auch, um andere Sachen zu kaufen. Sie, der Pleitier, stellen einen Scheck für den Kauf eines Fernsehers aus. Der TV-Händler tauscht ihn gegen Erdöl. Dieser Verkäufer kauft damit Obst und Gemüse beim Gemüsehändler. Der Gemüsehändler kauft damit Brot und der Bäcker das Mehl und so weiter und so weiter. Der Scheck zirkuliert fortwährend, kommt aber nie bei der Bank an. In ihrer Buchhaltung haben sie große Schulden. Aber solange ihre Schecks nicht bis zur Bank kommen, müssen sie auch nicht bezahlen. Sie haben also das Fernsehgerät gratis bekommen. Auf diese Art und Weise profitieren die USA seit 30 Jahren. Seit 40 Jahren, muss man heute hinzufügen, denn der Artikel stammt aus 2006. Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass Professor Gokai sich hier mit den entsprechenden Gänsefüßchen eine plastische Schilderung zu eigen macht, die aus einem längeren Artikel stammt und noch einige Sätze weitergeht. Ich zitiere: Während dieser ganzen Zeit wandelten sie gratis auf dem Marmorboden des Welthandels. Dafür erhielten sie dann noch enorme Subventionen aus der ganzen Welt. Und wie nach und nach die Schulden stiegen, druckten sie neue Scheine, um weiter Handel zu treiben. Kein Wunder, dass sie als ökonomisches Kraftwerk angesehen werden. Doch angenommen, eines Tages beschließt einer der Erdölverkäufer, auch Schecks von anderen zu akzeptieren. Einige weitere Erdölproduzenten finden das eine gute Idee. Wenn dies Schule macht, werden die Leute aufhören, ihre Schecks anzuhäufen. In dieser Situation würden ihre Schecks sehr schnell zur Bank zurückkommen und der ganze Schwindel würde auffliegen, weil sie, der Pleitier, nicht genügend Guthaben auf der Bank haben, um die ganze Flut von Schecks abzudecken. Das könnte dann wirklich problematisch werden. Doch sie sind mächtig, hart und aggressiv. Deshalb gehen sie unter einem Vorwand auf den Erdölverkäufer los und schlagen auf ihn ein, bis er sich ihnen unterwirft, mitsamt seinen Kollegen. Dies ist, kurz zusammengefasst, genau das, was die USA momentan im Irak tun. So das Ende des Artikels, der aus dem Frühjahr 2003 stammt. Die hier geschilderte Motivlage hinter dem Irakkrieg mag weithin unbekannt sein, aber sie ist korrekt wiedergegeben. Am 6. November 2000 beschloss der Irak, als weltweit zweitgrößter Ölstaat den Zahlungsverkehr in Euro statt in Dollar abzuwickeln. Nichtmals eine Woche später, am 13. November, textete das Time Magazine: Europas Traum, den Euro zur Konkurrenz des US-Dollars werden zu lassen, könnte von Saddam Hussein begünstigt werden. Im Januar 2001 nahm George W. Bush seine Amtsgeschäfte im Weißen Haus auf. Im April stimmte sein Kabinett bereits darin überein, dass der Irak im Mittleren Osten einen destabilisierenden Einfluss auf die Ölexporte Richtung Weltmarkt ausübe. Und da dies für die USA ein unakzeptierbares Risiko darstelle, sei eine amerikanische Militärintervention notwendig. Eine indirekte Begründung dafür lieferte ein halbes Jahr später 9/11. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Beispiel in einer ganzen Kette mit großen, scheinhumanitärem Tamtam gerechtfertigten Interventionen, deren Hintergrund ein und allein die Aufrechterhaltung des Petrodollarsystems war. Staaten, die einmal versuchten, aus diesem System auszubrechen, ist das nach den Worten von SPD-Politiker Alexander von Bülow, ehemals als Minister zuständig für die Kontrolle ausländischer Geheimdienste, ganz allgemein nicht besonders gut bekommen. Venezuela kam 2002 bei einem Putsch unter die Räder. 2011 wurde der Führer der Afrikanischen Union, Muammar Gaddafi, gepfählt, als sein Plan zur Schaffung einer goldgedeckten afrikanischen Währung in die Zielgerade kam. Im Dezember 2012 gab die türkische Regierung bekannt, Teile ihrer Ölkäufe im Iran in Gold abzuwickeln. Wenig später brachen am Bosporus Monate andauernde Anti-Erdogan-Unruhen aus. Der moderne Wirtschaftskrieg endet natürlich keineswegs immer nur in Operationen der Militärs oder in geheimdienstlich gelenkten Aufständen. Washington bedient sich zur Sicherung seiner Weltvorherrschaft gegenüber aufstrebenden Konkurrenten auch niedrigstufigerer Destabilisierungsmethoden. Michel Chossudovsky, kanadischer Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa, hebt in dem Zusammenhang hervor, dass die US-Außenpolitik in ihrem Kampf flankierend, O-Ton, von der Wall Street mit destabilisierenden Aktivitäten auf den Finanz-, Öl-, Gold- und Devisenmärkten unterstützt wird. Die Einflussnahme großer Wall Street-Banken und ihnen nahestehender Hedgefonds auf die US-Regierung, vor allem auf das Weiße Haus, das Außenministerium und das Pentagon, ist gut dokumentiert. Dieser Prozess vollzieht sich über ein System gegenseitiger Verabredungen und Verbindungen, die über Lobbyisten und den Austausch von Personal aufrechterhalten werden. Frühere Sicherheitsberater und Pentagon-Mitarbeiter wechseln zur Weltbank. Ehemalige Regierungschefs und Minister übernehmen Beraterposten bei Großbanken. Und CIA-Vertreter werden als Berater zu wichtigen Wirtschaftsverhandlungen zugezogen. Im Gegenzug übernehmen Wall Street Banker Schlüsselpositionen in Regierungen. Bis hierhin Professor Chossudovsky, der als wichtigsten Komplizen des Pentagons das Bankhaus Goldman Sachs nennt. Mit diesen Kräften aus der Hochfinanz ritt Amerika vor der heute ablaufenden Umvolkungsphase seine erste Attacke gegen Europa. 2007 eröffnet, dauerte der Angriff bis Ende 2011. Die Kampagne brachte alle Kampfformen, die bei einem Duell dieser Art ausgespielt werden. Trojaner-Einschleppung, vorsätzliche Verschuldungsmaßnahmen, negative Public Relations, Abwertung von staatlichen Bonitäten durch Ratingagenturen, Spekulationswetten auf fallende Währungen. Der deutsche Ökonomieprofessor Dr. Professor Wolfgang Berger, vormals an der California State University, bringt Lage und Absichten 2011 wie folgt auf einen Nenner. Die reale Wirtschaft in der Eurozone ist die am besten aufgestellte der Welt. Wenn es die Finanzindustrie nicht gäbe, wäre die Eurozone die stabilste Region überhaupt. Der Euro hätte den Dollar als Weltleitwährung abgelöst und die Wall Street Firmen könnten nicht länger mit grün bedrucktem Papier die Reichtümer der Welt aufkaufen. Weil die Wall Street Banker das nicht zulassen, haben sie schon bei der Gründung des Euros vorgesehen, ihn zu sprengen, sobald er dem Dollar gefährlich wird. Soweit Professor Dr. Berger. Der ehemalige Fed-Chef Alan Greenspan bestätigte den letzten Satz indirekt mit den Worten: Der Euro wird kommen, aber er wird keinen Bestand haben. Unbeleckte Zeitgenossen mögen dahinter noch eine Art prophetische Begabung sehen. Wer aber weiß, dass keine große Entwicklung in Politik und Wirtschaftsgeschehen einfach zufällig passiert, muss auch hier Planung in Rechnung stellen. Zumal da, wie Bruno Bandolet, ehemaliger Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Welt, schreibt, anders als zum Beispiel in Deutschland, die politischen und finanziellen Eliten in den USA eng miteinander verflochten und jederzeit austauschbar sind. Das wurde mir erstmals klar, als mir bei einem Besuch in New York jemand erzählte, dass bei einer Strategiesitzung von Merrill Lynch der Geheimdienst CIA mit am Tisch saß. Ich kann auch nicht ausschließen, dass irgendwann Vertreter der Regierung und der Finanzindustrie darüber gesprochen haben, den Euro zu schwächen. Immerhin bestand die Gefahr, dass Amerikas größter Gläubiger, nämlich die Volksrepublik China, in größerem Umfang Dollarreserven in Euroreserven umtauschen würde. Ende Zitat Bandulet. Wie intensiv sich Regierungen dieser hehren Aufgabe annehmen, zeigt schon die Tatsache, dass Frankreich die 1997 von Ex-Militärattaché General Jean Pichot Duclos gegründete École de Guerre Économique finanziert. Die Hochschule bietet eine profunde Ausbildung für Angriffs- und Verteidigungsmethoden an, denen Staaten und Unternehmen im Wettlauf der Globalisierung ausgeliefert sind. In den USA gibt es gleich ein Dutzend solcher Einrichtungen. Dort beschäftigen sich nicht nur Wirtschaftskräfte mit Geheimdienstkriegsführung, auch Geheimdienstler werden in die Methoden des Wirtschaftskrieges eingewiesen. 2009 berichtete die seriöse US-Internetzeitung Politico unter der Überschrift »Das Pentagon präpariert für den Wirtschaftskrieg«. Das US-Verteidigungsministerium finanziert ein Kriegsplanspiel, das untersucht, nach welchen Methoden gegnerische Nationen die US-Wirtschaft schädigen könnten. Ein Szenario, das durch die globale Finanzkrise überaus realistisch geworden ist. Die zweitägige Veranstaltung in der Nähe des Militärstützpunkts Fort Meade, das ist der Sitz des Spionagedienstes NSA, trug alle Merkmale eines regulären Kriegsspiels. Die Teilnehmer saßen an einer im V-Format angeordneten Tischreihe unter einer riesigen Wand von Videomonitoren, die Wirtschaftsdaten einblendeten. Man kam sich ein bisschen vor wie bei Dr. Strangelove, sagte einer der Teilnehmer der geheim gehaltenen Übung. Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, ein Klassiker der Filmgeschichte, schildert, wie der größenwahnsinnige US-Air Force-General Jack D. Ripper versucht, einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion auszulösen, indem er dem ihm unterstellten B-52-Bombern den Angriffsbefehl erteilt. Er veranlasst das, um eine angebliche sowjetische Verschwörung aufzuhalten. Angriff ist halt immer noch die beste Verteidigung. Und diese Erkenntnis ist nicht neu in God's Own Country. Zahlreiche Wirtschaftsexperten sagen heute, die Einleitung der EU-Finanzkrise war ein Real-Time-Durchlauf eines solchen Planspiels. Denn der Auslöser des Euro-Desasters, Griechenland, wurde von Amerika aus auf den Weg gebracht. Und ausgerechnet das Bankhaus Goldman Sachs schnürte den Europäern diesen finanziellen Mühlstein kunstfertig um den Hals. Das Geldhaus mit den Special Relations zum Weißen Haus. Das Kreditinstitut, dessen Chef Henry Paulson seine steile Karriere in führenden Positionen des Verteidigungsministeriums begann und der unter dem jüngeren Bush Finanzminister werden sollte und dessen Stellvertreter bei Goldman Sachs, Chad Sweet, unter Bushs Vater im Directorate of Operations der CIA gesessen hatte, um schließlich unter Obama Stabschef im militärgeheimdienstlich orientierten Heimatschutzministerium zu werden. Wie kam Athen nun eigentlich zum Euro? Werfen wir einen Blick zurück auf ein Griechenland, das seit 1998 die Gemeinschaftswährung will, sie aber nicht kriegt, weil seine Bilanzen zu schlecht sind, um die Maastricht-Kriterien zu erfüllen. Doch Goldman Sachs entdeckt sein Herz für die Griechen und beschließt, etwas zu tun. Für ein Handgeld von 300.000 US-Dollar, einen Betrag, für den die Firma seinen Kunden normalerweise nicht einmal die Türe aufhält, frisierten die Goldmänner die Bilanzen der südeuropäischen Pleitianer. 2001, genau zu dem Zeitpunkt, als die EU erstarkte und der Euro den Petrodollar bedrohte, als Washington Irak wegen des Schwenks von Dollar zur Euro-Rechnungseinheit bereits im Visier hatte, krönt die Politbank ihr Machwerk nach Vorbild des IWF mit einer ruinösen Finanzspritze. Einen in Derivatenhandel und Devisengeschäften vertarnten Milliarden-Euro-Kredit, mit dem die Schulden aus dem Haushalt herausgerechnet werden konnten. Das Geschäft klappte. Griechenland wurde mit Pauken und Trompeten als hoffnungsfrohes neues Euro-Mitglied begrüßt. Doch während der EU-Beitritt dank der Verschleierungsaktion reibungslos verlief, geriet das griechische Defizit weiter außer Kontrolle. Um die Zuwendungen zurückzahlen zu können, folgten die Hellenen dem Rat von Goldman, indem sie im Casino der modernen Finanzwelt einen Swap, also eine Wette, platzierten. Diese war an die Inflation in der Eurozone gekoppelt. Doch leider verliefen die wichtigsten Kennzahlen für diesen Swap genau andersrum, wie von Goldman vorhergesagt, wodurch sich die Schuld der Griechen verdoppelte. Goldman dagegen machte bei dem Deal einen Profit von 600 Millionen Euro. Wobei schwer zu sagen ist, wie viel Gewinn die Bank wirklich erzielt hat, weil ja auch Kosten für die Kredite und die Transaktion verbucht werden mussten. Immerhin, die 600 Millionen Profit stellten im Jahr 2001 etwa 12% des Umsatzes der Abteilung dar, die für Goldman das Geschäft machte. Der Chef der Abteilung, Lloyd Blankfein, ist heute oberster Chef von Goldman. Der Chef für europäisches Risikomanagement bei Goldman in London war zur damaligen Zeit jemand, der später noch eine große Karriere in der europäischen Schuldenkrise machen sollte. Bis zum heutigen Tag bestreitet EZB-Chef Mario Draghi, auch nur irgendetwas von dem Griechen-Deal gewusst zu haben. Ein von Experten der EZB angefertigtes Dossier, das jenes Währungsgeschäft untersucht, mit dem die US-Bank dem griechischen Staat in den Jahren 98 bis 2001 den Eintritt in die Eurozone ermöglichte, ließ er zusammen mit weiteren über die Entstehung und Systematik der Finanz- und Schuldenkrise aufschlussreichen Dokumenten kurzerhand unter Verschluss nehmen. Obwohl die europäische Gesetzgebung eine Einsichtnahme grundsätzlich gestattet, entschied das EU-Gericht die Geheimhaltung gegenüber der Öffentlichkeit für statthaft. Konsequenzen gab es allerdings in der statistischen Untersuchungsstelle Eurostat, die heftig angegriffen wurde, die Mauscheleien übersehen zu haben. Späte Selbsterkenntnis: man habe schlampig geprüft, wurde verlautbart. Eurostat-Chef Yves Franchet, Ex-Europachef der Weltbank und im Vorstand der Washingtoner Interamerikanischen Entwicklungsbank, nahm 2003 seinen Hut. Der als Chef der Europäischen Kommission übergeordnete Romano Prodi, Berater für Goldman Sachs in den 90ern, hielt ein Jahr länger durch, um dann italienischer Regierungschef zu werden. So wie nach ihm Goldman Sachs-Kollege Mario Monti, der europäische Vorsitzende von David Rockefellers Trilateraler Kommission und führendes Mitglied der Bilderberg-Gruppe. Monti wurde ernannt, nicht gewählt. Eine Karrierebesonderheit, die er mit seinem Landsmann und 2002 bis 2004 Goldman Sachs Vizevorsitzenden für Europa Mario Draghi teilt, der wie gesagt Präsident der Europäischen Zentralbank wurde. Oder mit Lukas Papadimos, gewesener Professor an der Harvard Universität und führender Ökonom bei der Federal Reserve in Boston. Allein Papadimos' Aufstieg verursachte in seiner Heimat einigen Wirbel, da er als Chef der griechischen Zentralbank amtiert hatte, als diese die Derivategeschäfte mit Goldman Sachs abwickelte, wodurch Griechenland erst diesen massiven Schuldenberg auftürmte, mit dem es heute die europäische Schuldenkrise anführt. Wer nun denkt, die finanzielle Zersetzung und sogar partiell politische Eroberung des europäischen Raums wäre für die amerikanische Geldarmee das Ende der Fahnenstange gewesen, der irrt. Denn es lässt sich dem mordenden Finanzkapitalismus sei Dank noch am Untergang der leckgeschlagenen Gegnerflotte vortrefflich verdienen. Als die Händler von Goldman Sachs im Winter 2009-2010 sahen, dass der EU-Fahrstuhl durch ihr hilfreiches Beiseitestehen auf dem Weg nach unten war, kauften sie Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps, CDS, und begannen erst gegen Griechenland und dann immer mehr gegen die ganze Eurozone zu spekulieren. Eine Kreditausfallversicherung ermöglicht es, gegen die Rückzahlung eines Kredites zu wetten. Wie bei der Versicherung üblich, ist dafür eine Prämie zu bezahlen. Im Gegenzug erhält man eine Ausgleichszahlung, sobald der Schuldner ausfällt. Diese Auszahlung erfolgt allerdings unabhängig davon, ob einem durch den Ausfall des Schuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Mit der Entwicklung von Credit Default Swaps wurde das Grundprinzip der Versicherungsidee, die Absicherung gegen Risiken, in ein Spekulationsinstrument verkehrt, da es auch Unbeteiligten erlaubt, auf den Konkurs einzelner Akteurinnen zu wetten und so aus Kreditausfällen Profit zu ziehen. Ein hier passender bildhafter Vergleich wäre, dass man eine Feuerversicherung auch auf das Haus des Nachbarn abschließen kann, um im Falle eines Brandes die entsprechende Versicherungssumme zu kassieren. Brennt das Haus des Nachbarn, dann verdiene ich als CDS-Teilnehmer. Eine geradezu offene Einladung zur Brandstiftung. Kreditausfallversicherungen wurden von amerikanischen Banken erfunden und 3/4 der Wetten auf den Niedergang der Eurozone kommen von ihnen. Mittendrin statten wir dabei die Finanz-Global-Player von Goldman Sachs. Neben ihnen im Schützengraben die Rating-Agenturen, die die Bonität von Unternehmen und Staaten beurteilen. Und, welch glücklicher Umstand, allesamt in den USA sesshaft sind. Je negativer ihr Urteil ausfällt, desto teurer und schwieriger wird es für den Kreditsuchenden, sich Geld zu besorgen. Die Refinanzierungskosten steigen, schlimmstenfalls ziehen Geldgeber ihr Kapital ab. Armin König, Bürgermeister und im Landesfachausschuss Europapolitik der CDU Saar, erklärt die Schlachtenführung dieser finanzkriegstauglichen Organisationen. Sie haben mehr Macht als viele Regierungen der Welt. Strategisch gesehen sind sie die Vorhut eines Wirtschaftskriegs. Senken Sie den Daumen, kann dies hunderte Milliarden Dollar oder Euro kosten, die nur noch Staatenbünde zur Verfügung stellen können. Zufall, dass erst Griechenland, dann Portugal und Spanien abgewertet wurden? Nein, es mussten die schwächsten Glieder in der Eurokette sein. S&P und Moody's haben nicht die klammen USA in den Keller geschickt. Stattdessen wurde gezielt einige Euro-Staaten platt gemacht. Und so kam am Ende ganz Finanzeuropa zeitweise unter die Rater. Indem die Euro-Staaten den klammen Südstaaten Milliardenkredite zur Verfügung stellten, schwächten sie sich selbst. Die Profiteure? Ein Weltgeld-Establishment, das an Krediten, Sicherungsinstrumenten, Derivaten und schnöden Wetten blendend verdient. Am Freitag dann der unerklärliche 1000-Punkte-Einbruch des Dow Jones, der nicht nur zu einer massiven Verunsicherung der Märkte, sondern auch zu einer weiteren Erpressung europäischer Regierungen führte. Und am Samstag die Aussage europäischer Staatschefs, dass massiv gegen den Euro und Europa gewettet werde. Ja, wir gewinnen den Eindruck, das ist kein Casinospiel mehr, das ist ernster, das ist Krieg, Wirtschaftskrieg. Sagt König. Selbst die sonst beinhart transatlantisch auftretende Welt konnte das Offenkundige nicht übersehen. Zitat: 80 Milliarden Euro Kredite hatten die Euro-Länder dem Pleiteland Griechenland vor einer Woche versprochen. Das sollte die Märkte beruhigen. Aber es passierte nicht. Im Gegenteil. Streiks und Tote in Athen. Die Börsen brachen ein. Der Euro verlor immer mehr an Wert. Gerüchte über eine Zahlungsunfähigkeit Spaniens machten die Runde. Mitte der Woche schossen die Risikoaufschläge für die Anleihen einiger Südeuropäer in die Höhe. Da draußen ist der Teufel los, sagte ein hoher EU-Diplomat am Freitagmorgen. Der Teufel? Das sind aus Sicht der EU-Strategen die Ratingagenturen. Und vor allem die Spekulanten, die gegen den Euro und die Staatsanleihen wirtschaftlich schwacher oder hochverschuldeter Länder wetten. Der Schritt sei völlig überzogen und komme zur Unzeit, sagte der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker. Dass die Agentur kurz vor dem EU-Gipfel Ende der Woche aus blauem Himmel vorpresche, könne kein Zufall sein. Es geht hier um eine weltweit organisierte Attacke gegen den Euro, so Juncker. Das sieht auch Kanzlerin Angela Merkel so. Es ist ein Stück weit ein Kampf der Politik mit den Märkten. Ich will, wie alle meine anderen Kollegen, diesen Kampf gewinnen. Soweit die Welt. Was ist das, fragt König. Ein Kampf der Politik mit den Märkten? Märkte sind nie unpersönlich. Märkte werden von Menschen gemacht. Von Skrupellosen zuweilen. Und natürlich auch von Mächten. Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Daimler-Benz-Konzerns und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der Bankgesellschaft Berlin, fasste seine Analyse im Sinne der Angreiferanalyse ein wenig konkreter. Natürlich sind die Krisen, die wir jetzt erleben, es sind ja viele Krisen, die sind natürlich nicht sozusagen vom lieben Gott uns verordnet worden, als Strafe für irgendwas oder anonym über uns gekommen. Natürlich haben da Auslöser eine Rolle gespielt. Und diese Auslöser, das sind sehr oft einzelne Menschen. Es sind sehr oft menschliche Institutionen, ob das Banken oder Hedgefonds oder was auch immer sind. Dass die Finanzindustrie, wie es so schön heißt, oder die Finanzwelt inzwischen das Kommando über die Politik übernommen hat, über unser Schicksal übernommen hat, das ist natürlich der Fall. Und insofern ist das ein Terror, weil Terror in dem Sinne heißt, dass er die Menschen zu Dingen zwingt, die sie eigentlich von sich aus gar nicht tun wollen. Ganz nett, aber immer noch ein wenig schwammig und nebulös. Geben wir ihm noch eine Chance. Hier also Reuter zur Finanzierungskrise, die zweite. Es ist so, dass man nicht alle Wahrheiten jeden Tag knallhart auf den Tisch legen kann. Sie können, wenn Sie sich im Krieg befinden, auch nicht jeden Tag der Bevölkerung sagen, was Wahrheit ist. Möglicherweise noch nicht einmal sagen, wie viel Verluste Sie gehabt haben. Welche Rückzüge Sie haben machen müssen, das geht nicht. Weil Sie sonst das Gelingen des Ganzen gefährden würden. Ich weiß, das ist ein absolut unzulässiges Beispiel, aber es zeigt, wie katastrophal gefährlich die Situation ist. Ein beeindruckender Frontlagebericht. Aber wieder ohne klare Feindbestimmung. Kann es sein, dass Reuter Ross und Reiter deshalb nicht über die Lippen bekommt, weil er bei der CIA-treuen Atlantikbrücke mitmischt? Der Börsenexperte Dirk Müller ist frei von diesen Bindungen. Und so spricht er denn auch. Zitat: Aus dem angelsächsischen Raum heraus finden zurzeit konzentrierte Angriffe auf den Euro statt, die die Investoren verunsichern sollen. US-Banken unterminieren mit Gerüchten um die Zahlungsfähigkeit Spaniens und einen Austritt Deutschlands aus der Eurozone das Vertrauen. Und die Ratingagenturen Standards & Poor's stuft Griechenland-Anleihen genau dann auf Ramsch ab, als das Rettungspaket eigentlich schon auf dem Weg ist. Von Dirk Müller erfahren wir des Weiteren, dass S&P dem Medienkonzern McGraw-Hill gehört, dessen Vorstandschef Harold McGraw Berater von George W. Bush war. Ich behaupte, bei S&P passiert nichts, ohne dass es nicht mit Washington abgestimmt wäre, sagt Müller. Neben S&P gibt es noch Moody's. Die Firma gehört unter anderem dem Oberspekulanten Warren Buffett und, man höre und staune, Goldman Sachs. Der deutsch-amerikanische Ökonom Max Otte, gewesener Assistant Professor für internationale Wirtschaft an der Boston University und derzeit an der Universität Graz, sieht mit Blick auf ein weiteres Schlachtfeld in die gleiche Richtung. Gegenüber den deutschen Mittelstandsnachrichten warnt Otte eindringlich vor dem laufenden Wirtschaftskrieg der USA gegen Europa. Otte: Es läuft eine Erpressung gegen Italien. Italien geht's doch erheblich besser als Amerika. Und trotzdem soll Italien diese hohen Zinsen bezahlen, weil die Angloamerikaner eben mit ihren Ratingagenturen das Land erpressen und fertig machen. Italien hat ein Defizit von 4,4%, Amerika 10,8%. Italien hat keine Immobilienblase, die USA schon. Italien hat die Vermögen und Schulden im eigenen Land. Und Amerika ist ein Auslandsschuldner. Also da läuft ein derartiger Wirtschaftskrieg, das haben unsere vertrottelten Politiker und unsere Öffentlichkeit gar nicht richtig begriffen. Zweifellos beobachtet Otte hier richtig. Die angloamerikanische Finanz- und Regierungselite führt Krieg. Jedenfalls tat sie es damals, vom Millennium angefangen bis etwa 2011. Sie setzte diesen auch danach fort, doch weniger stark ausgeprägt. Der Grund dafür ist, dass das Pentagon nun eine neue, nicht-ökonomische Kriegsstrategie aufs europäische Schlachtfeld führte, die die erste abzulösen begann. In Zusammenarbeit mit George Soros und einschlägig bekannten CIA-Tarnorganisationen verlegte Washington dabei seine europäische Entkräftungsagenda auf eine ethnokulturelle Kriegsführung. Im Zentrum dieses Wirkens steht eine islamische Millionenmigration, die jetzt zu einem Aufstieg EU-feindlicher Parteien führt. Der von den europäischen Machthabern als hilfreicher Schmelztiegel zur Vereinigung Jahrtausende alter Kulturen allzu leichtfertig willkommen geheißene Prozess wird von Seiten amerikanischer Geopolitiker bewusst als Abwrackunternehmen des Europäischen Hauses verstanden. Auch wenn sich die Wirkungen dieser Kampfform erst seit 2-3 Jahren klar zeigen, ist diese selbst nicht neu. Sie wird seit mindestens 5 Jahren offensiv und seit ca. 10 Jahren dosiert betrieben. Die Festlegung der theoretischen Grundlagen ist noch älter und stammt aus der Umbruchszeit des Mauerfalls und der beginnenden Auflösung des Sowjetimperiums, also exakt jener Zeit, als sich die USA Gedanken um die Zementierung ihrer neuen Rolle als einzige Supermacht machten. Der erste Moment, der erkennen lässt, dass die Nutzbarkeit eines rau und eruptiv vorgetragenen Umvolkungsprogramms in das Blickfeld des amerikanischen Militärs rückte, ist die Kreierung des Begriffs des Fourth Generation Warfare, übersetzt Kriegsführung der neuesten vierten Generation. Gemeint ist damit, ich zitiere im Folgenden den entsprechenden Eintrag bei Wikipedia, ein Konflikt, in dem die Grenzen zwischen Krieg und Politik, Kämpfern und Zivilisten überschritten und verwischt werden. Der Terminus wurde erstmalig 1989 von einem Team amerikanischer Militäranalysten verwendet, die unter Beteiligung des Militärberaters William S. Lind die Rückkehr einer dezentralisierten Form der Kriegsführung beschrieben. Fourth Generation Warfare umfasst Taktiken, die wir alle im heißen Verlauf der Migrationskrise wiederfinden. Diese sind unter anderem a. auf dem politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und militärischen Feld die Nutzung aller Formen von Druckmaßnahmen, b. ausgeklügelte psychologische Kriegsführung, umgesetzt vor allem durch die Manipulation der Massenmedien, c. ein direkter Angriff auf die Kultur des Gegners, volkszerstörende und genozidale Akte gegen die Einwohnerschaft des Zielgebietes eingeschlossen. Der letzte Punkt ist für unser Grundthema der wesentliche. Er mag auf den ersten Blick zu hart klingen, da die meisten Zuhörer den Begriff Volkszerstörung und Genozid mit Töten in eins setzen. Laut der UNO-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, die am 12. Januar 1951 in Kraft trat, ist der Begriff aber weiter gefasst. Die Konvention sieht beim Völkermord mehrere Durchführungsformen, darunter neben Maßnahmen zur Geburtenverhinderung auch die vorsätzliche Unterwerfung eines Volkes unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise Auflösung ihrer ethnisch-kulturellen Eigenheit abzielt. Weist man den Zielvorsatz einer Strippenzieherschaft nach, dann lässt sich diese Definition auf die Transferierung von Abermillionen Afrikanern nach Kerneuropa zweifellos anwenden. Selbst William S. Lind, Mitentdecker des Fourth Generation Warfare, zieht diese Verbindung. Bereits im Jahr 2004 schrieb er, damals die Folgen des Irakkriegs fürchtend, die Kriegführung der vierten Generation zeichnet sich auch dadurch aus, dass hier Kulturen und nicht allein Staaten miteinander in Konflikt geraten. Wir sehen uns heute mit dem ältesten und standhaftesten Gegner des christlichen Westens konfrontiert, dem Islam. Nach 3 Jahrhunderten strategischer Defensive, die der gescheiterten zweiten Belagerung Wiens durch die Türken 1683 nachfolgten, hat der Islam jetzt wieder die Offensive ergriffen, indem er in alle Himmelsrichtungen expandiert. Im Krieg der vierten Generation kann die Invasion durch Immigration mindestens so gefährlich sein wie der Einmarsch einer gegnerischen Staatsarmee. Ende Zitat. Lind, der Vater oder vielmehr Seher des Kriegs der vierten Generation, warnt hier explizit vor den Folgen der, wörtlich, giftigen Ideologie des Multikulturalismus, dies zumal er Massenimmigration als kriegstaugliches Mittel erkennt. Sicher, Lind sah diese von Zivilisten ausgeführte Landnahme lediglich als Bestandteil des Fourth Generation Warfare und darin als eine Möglichkeit. Der erste Durchmarsch der neokonservativen Machiavellisten, verbunden mit dem ersten Irakkrieg und einer destabilisierenden Politik gegenüber Russland unter Bush dem Älteren, müssen ihm aber vor Augen geführt haben, dass dieses Mittel eines Tages wirklich ergriffen werden würde. Und wie schon vor ihm Einstein den Einsatz der Atombombe fürchtete, zu der er Grundlagenforschung beigesteuert hatte, so fürchtete Lind bereits früh den Missbrauch seiner eigenen Forschung. Dies geht klar aus einem prophetischen Artikel hervor, den er 1994 der Marine Corps Gazette zur Veröffentlichung gab, der gleichen militärischen Fachzeitschrift, die 5 Jahre zuvor seine Untersuchung am Fourth Generation Warfare zum ersten Mal publik gemacht hatte. Lind schreibt: Tatsächlich kann eine ganze Völkerschaft zu einer militärischen Waffe werden. Krieg durch Migration ist heute nicht weniger effektiv, als es zur Zeit des römischen Imperiums war. Die unmittelbarste Herausforderung ist dabei der Islam. Und hier wird die Herausforderung kaum eine friedliche sein. Der Islam breitet sich heute von seinen traditionellen Kerngebieten in jede erdenkliche Richtung aus. Südwärts nach Schwarzafrika, gen Osten nach Südostasien und in die Philippinen, nach Norden mit Ziel Europa. Auch der Westen ist erfasst. Die am schnellsten wachsende Religion in den Vereinigten Staaten ist der Islam. Der Vorstoß des Islam nach Europa, ins Herz der westlichen Kultur, ist es wert, genauer betrachtet zu werden. Die islamische Immigration nach Frankreich ist so massiv, dass dadurch das Urteil der Schlacht von Tours auf den Kopf gestellt wird. Zur Erklärung: In der Schlacht von Tours im Oktober 732 besiegten die Franken mit Hilfe deutscher Stämme unter dem Kommando von Karl Martell die nach Gallien vorgestoßenen muslimischen Araber und stoppten deren Vormarsch nach Westen. Südfrankreich hat mehr Moscheen als Kirchen. Nordafrikanische Immigranten fluten jetzt ebenfalls nach Spanien. Auf den Balkan ergießt sich muslimische Beihilfe, eingeschlossen Waffen und Kämpfer. Anders als wir erkennen islamische Staaten, dass sich die bosnischen Muslime strategisch in der Offensive befinden und zu einem neuen islamischen Vorstoß Richtung Donau ansetzen. Äußerst desaströs ist die Situation aus Sicht des Westens in der ehemaligen Sowjetunion. Dort bricht unsere gesamte Flanke vom Schwarzen Meer bis nach Wladiwostok unter dem muslimischen Druck zusammen. Was ist die Antwort Amerikas? Wir verurteilen europäische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Immigration einzudämmen. Zugunsten der bosnischen Muslime drohen wir den Serben mit Krieg. Wir warnen Russland vor jedem Versuch, die Kontrolle gegenüber seinem Süden zu behaupten. Zum Allermindesten illustriert das ein totales Unvermögen, eine sich verändernde strategische Situation zu verstehen. Andere nennen es dagegen eine kulturelle Todessehnsucht. Ende des Lind-Zitats. Der letzte Satz ist wie gegeben korrekt übersetzt. Im Original heißt es: Some call it a cultural death wish. Unwesentlich anders gesagt, hätte die suizidale Feststellung einen nach außen gerichteten Spin erreicht. Andere nennen es die Lust auf kulturellen Mord. Lind wäre damit näher an der Wahrheit gewesen und doch immer noch weit genug von ihr entfernt. Als kulturverbundenem Patrioten muss ihm der letzte Durchblick in Amerikas Umvölkerungskrieg schon deshalb verstellt bleiben, weil die ihn betreibenden, verschlagenden Neokons selbst in ihrem vermeintlich proamerikanischen Feldzug weder an Kultur noch an Patriotismus noch an Staatsräson denken. All diese Begriffe sind für sie geradewegs lachhaft altmodisch und, wie bei Graf Kudenhove-Kalergi, Barbara Lanaspectre und anderen, verschrobenen NWO-Zielen untergeordnet. Und die haben mit säkularen Staatsinteressen auf die lange Strecke rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Wie gesagt, es war der Durchmarsch der jüdisch dominierten Neokonservativen, welche die Eroberung und die Stabilisierung gegnerischer Räume zu ihrer Maxime erhoben, die Lind, den Seher des Fourth Generation Warfare, zu diesen Worten führte. Eine Arbeitsform der neokonservativen Politik, die für unsere Untersuchung Bedeutung hat, ist die Strategie des gelenkten Chaos. Sie wurde von den USA sofort in die Außenpolitik integriert. Zunächst gegen Russland und heute gegen Europa. Diese Strategie wurde, ich folge jetzt auszugsweise den Ausführungen einer online zur Verfügung gestellten Aufarbeitung, von Stephen R. Mann in einem Fachartikel im Jahr 1992 propagiert. Er fordert dort nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der Strategie der nationalen Sicherheit der USA. Das alte Paradigma war mechanistisch. Es stellt die Denkweise eines Ingenieurs bzw. Technikers dar. Aus dieser Denkweise ergaben sich etwa die Forderungen nach Stabilität oder dem Gleichgewicht der Kräfte. Mann sieht großes Potenzial darin, die Denkweise umzukrempeln und die Chaostheorie zur Basis strategischen Denkens zu machen. Kennzeichen für das Paradigma der Chaostheorie ist, dass es nicht den bleibenden Gleichgewichtszustand gibt, sondern lediglich temporär stabile Zustände, zwischen denen das System hin und her wechselt. Der Wechsel zwischen zwei stabilen Zuständen ist besonders chaotisch. In gesellschaftlichen Systemen erleben wir solche Zustandswechsel als Krisen, Kriege, Revolutionen, Verlust der alten Ordnung, Orientierungslosigkeit. Gelenktes Chaos bedeutet also nichts anderes, als dass die USA komplexe gesellschaftliche Dynamiken gezielt steuern sollen, um Gesellschaften in chaotische Phasen reinzutreiben. In diesen chaotischen Phasen ist eine Gesellschaft formbar. Selbstverständlich zum Vorteil der USA. Bezüglich des Konfliktpotenzials dürfen Sie gerne an die US-NGOs denken, die sich überall in der Welt für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen und dabei das Konfliktpotenzial der Bevölkerung erhöhen. Sie dürfen an die Unterstützung von Oppositionellen überall in der Welt denken. Sie dürfen an die Unterstützung gemäßigter Rebellen denken. Sie dürfen aber auch an den aktuellen Flüchtlingsstrom nach Deutschland denken, der das Konfliktpotenzial im Land unübersehbar erhöht. Man solle gar nicht versuchen, nach Stabilität zu streben. Man solle das Chaos als Gelegenheit begreifen, um die Welt zu formen. Sie fragen sich vielleicht, wer dieser Stephen R. Mann ist, wie viel Einfluss man seinen Ideen beimessen kann und wie systematisch dieser Einfluss stattgefunden hat. Stephen R. Mann ist nicht irgendwer. Er ist seit 1976 im US-Auslandsdienst aktiv, spezialisiert auf die Sowjetunion und Südasien. Er hat Botschaften in der Mongolei und Armenien eröffnet. Er war Botschafter in Turkmenistan. Er war Vermittler im Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Er war US-Beauftragter für Energiefragen rund um das Kaspische Meer. Er war 2003 im Irak im Einsatz. Noch ein wichtiges Detail. Mann ist ein ausgezeichneter Absolvent des National War College. Das National War College ist so elitär, dass Elite-Unis dagegen verblassen. Sie kennen vielleicht die United States Military Academy in West Point, eine Elite-Militärschule. Nun, wenn Sie diese erfolgreich abgeschlossen haben und sich anschließend im Kriegseinsatz bewährt haben und Ihre Vorgesetzten der Meinung sind, dass Sie für Höheres berufen sind, dann dürfen Sie auf das National War College. Zwischen 60% und 75% der Studenten sind aus dem Militär. Etwa 25% sind Staatsbedienstete, Geheimdienstler eingeschlossen, so wie man. Für alle Studenten gilt, dass man sie für die wichtigsten strategischen Aufgaben der USA einplant. Und für die meisten Studenten gilt, dass sie ihre Tauglichkeit im Dienst für die USA schon bewiesen haben müssen. Das National War College befasst sich ausdrücklich mit Strategie. Auf seiner Homepage wirbt das College mit seiner wörtlich Expertise in nationaler Sicherheitsstrategie, die künftige militärische und zivile Führer, die Verantwortung in der hochrangigen Politik und Armee anstreben, hier lernen. Stephen R. Mann hat also 1991 die Eliteschmiede für Strategen mit Auszeichnung abgeschlossen. Und 1992 kommt sein Artikel raus. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Artikel eine Zusammenfassung seiner Abschlussarbeit. die Strategie des gelenkten Chaos für gut befunden und ausgezeichnet von US-Strategen auf höchster Ebene. 2 Jahrzehnte hat es gedauert, um diese Strategie auf praktischer und taktischer Ebene zur vollendeten Reife zu führen. Die Anwendung können Sie live bewundern. Die letzten 4 Jahre waren eine absolute Hochphase in der Praktizierung von gelenktem Chaos seitens der USA. Soweit zur Pentagon-Strategie des Chaos, veröffentlicht auf dem ersten Höhepunkt des Asyldeichbruchs im Oktober 2015. Bereits ein halbes Jahr vorher, zu Beginn der Katastrophe, hatte sich Thierry Messon, Ex-Sekretär der sozialliberalen Partei Radical de Gauche, desselben Themas angenommen. In seinem Ende April 2015 unter der Überschrift »Die Blindheit der Europäischen Union gegenüber der Militärstrategie der USA« erschienenen Artikel lesen wir. Die Beamten der Europäischen Union irren sich komplett bei den islamistischen Anschlägen in Europa und bei der EU-Migration von Kriegsflüchtlingen. Das alles ist nicht die unbeabsichtigte Folge der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten oder in Afrika, sondern ein strategisches Ziel der Vereinigten Staaten. Hätten die Militärakademien der Europäischen Union ihre Arbeit getan, dann hätten sie seit 15 Jahren die Lehre des amerikanischen Big Brother studiert. In der Tat veröffentlicht das Pentagon seit vielen Jahren alle möglichen Dokumente über die Chaos-Theorie, die vom Philosophen Leo Strauss übernommen wurde. Vor ein paar Monaten noch verfügte Andrew Marshall, ein Beamter, der seit mehr als 25 Jahren in Ruhestand sein müsste, über ein Budget von jährlich 10 Millionen US-Dollar für Forschungen zu diesem Thema. Aber keine Militärakademie der Union hat diese Doktrin und ihre Folgen ernsthaft studiert. Dies zum einen, weil sie eine Form eines barbarischen Krieges ist, aber auch, weil sie von einem Vordenker der amerikanischen jüdischen Elite entwickelt wurde. Denn es ist ja allgemein bekannt, die uns vom Narzissmus gerettet habenden USA können solche Grausamkeiten nicht befürworten. Wenn die EU-Politiker ein klein wenig gereist wären, nicht nur im Irak, in Syrien, in Libyen, am Horn von Afrika, in Nigeria und Mali, sondern auch in der Ukraine, hätten sie die Umsetzung dieser strategischen Doktrin mit eigenen Augen gesehen. Das Chaos ist kein Zufall. Es ist das Ziel. Als sich die amerikanische Presse im Jahr 2003 an die Chaos-Theorie zu erinnern begann, reagierte das Weiße Haus umgehend mit dem Begriff des konstruktiven Chaos und ließ sich dahingehend vernehmen, dass man unterdrückende Strukturen zerstören werde, damit Leben ohne Einschränkung daraus hervorquellen könne. Aber weder Leo Strauss noch das Pentagon hatten diesen Begriff bisher je verwendet. Im Gegenteil. Ihrer Meinung nach sollte das Chaos so sein, dass keinerlei Strukturen entstehen könnten, ausgenommen der Wille des Schöpfers der neuen Ordnung, der Vereinigten Staaten. Dies O-Töne von Thierry Messon. Leo Strauss ist der geistige Ziehvater der Neokonservativen, einer jüdisch geprägten US-Politsekte, der es darum geht, die Welt zu kontrollieren, auch durch Destabilisierung von Gegnern und sogar Verbündeten, vorausgesetzt, dass diese sowie die EU zu mächtig werden. Dass schockartig durchgeführte Umvolkungen durch Import kulturfremder Bevölkerungsteile auf das Aufnahmeland einen schwächend destabilisierenden Effekt haben, liegt auf der Hand. Wer so etwas auslöst oder fordert, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dieses Negativresultat mit Vorsatz zu verfolgen. Dies gilt vor allem dann, wenn, wie in unserem Fall, mit der EU ein aufstrebender Wirtschaftsraum betroffen ist und der Planer des Großumbruchs im geostrategisch-militärischen Apparat der Konkurrenzmacht USA sitzt. Sucht man einen Neokonservativen, der a. die europäische Destabilisierung mit b. amerikanischem Vormachtgeist und c. den Erfordernissen einer gleichgeschalteten NWO-Welt am elegantesten auf einen Nenner bringt, dann findet man ihn in dem amerikanischen Militärstrategen Thomas P. M. Barnett. Zunächst einige Worte zu seiner Person. Barnett wirkte von 1998 bis 2004 als forschender Professor am US Naval War College, der Kriegsakademie der US-Marine. Anfang 2000 bis Sommer 2001 wurde er von der angesehenen Wall Street Firma Cantor Fitzgerald, die im selben Jahr schlappe 50.000 Milliarden Dollar bei Wertpapier- und Währungsspekulationen umsetzte, verpflichtet, ein Forschungsprojekt zur Ausarbeitung neuer Regeln und Strategien zur weltweiten Umsetzung der globalen Wirtschaftsordnung zu leiten, an dem Wissenschaftler, führende Militärs, gewichtige Vertreter der Wall Street und leitende Funktionsträger von Thinktanks teilnehmen sollten. Tagungsort waren die New Yorker Twin Towers, wo Cantor ausgedehnte Bürokomplexe unterhielt. Die mit Kriegsspielen verbundenen Arbeiten wurden nach den Angriffen auf die New Yorker Twin Towers, für Fans des Financial Intelligence lohnt sich das anliegende Dokument zu studieren, offiziell eingestellt. Nur wenige Tage nach 9/11 erfolgt dann Barnetts Versetzung ins Pentagon als Berater für Strategiefragen im Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der umgehend ein Amt zur Transformierung der Streitkräfte schuf, dem der Geopolitikexperte in führender Position zugeordnet wurde. Zur Ideenwelt Barnetts schreibt die Wochenzeitung Junge Freiheit. Für diesen Clausewitz der Globalisierer hat der 11. September 2001 eine neue, in seiner Zählung die vierte, Stufe der Globalisierung eingeleitet. Im Zeitalter der asymmetrischen Kriege gehen die größten Bedrohungen von nichtstaatlichen Akteuren aus, die mittels Computer, Kleinwaffen und Internet weltweit terroristisch tätig werden können. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssten die Länder sich zu einem Netz gegenseitiger Abhängigkeiten verknüpfen und einen Regelkanon aus Demokratie, Transparenz und freiem Handel miteinander teilen, der Wohlfahrt, Freiheit und ein friedliches Miteinander gewährleistet. Die Vernetzung besteht aus vier Hauptelementen: aus dem freien Fluss von Einwanderern, von Erdöl und Erdgas, von Krediten und Investitionen sowie dem ungehinderten Zugang amerikanischer Sicherheitskräfte weltweit. Die Welt von morgen schwebt ihm als eine multikulturelle Freihandelszone vor. Die Staaten sind nur noch Verwaltungseinheiten, durch die Waren, Kapital und Menschenströme fließen, die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Angleichung sorgen. Ende Zitat. Conclusio. Die Länder werden nach geradezu kommunistischem Planverfahren so weit in gegenseitige Abhängigkeit gebracht, dass sie sich früher oder später gar nicht mehr vorstellen können, noch als autonom souveräner Staat funktionieren oder existieren zu können. Unter einem solchen System verliert sich nach innen zwischen den Völkern und Nationen jedweder gesellschaftliche, politische und, ins Große gedacht, auch ökonomische Wettbewerb. Die von Brüsseler Zentralisten angepeilten Vereinigten Staaten von Europa werden so den befruchtenden Wettstreit zwischen den Ländern, der erheblich zum Aufstieg unseres Kontinents beigetragen hat, ein für allemal beenden. Konkurrenz gäbe es dann nur noch nach außen, auch gegenüber den USA, jedenfalls solange Entstaatlichungspakete wie CETA und TTIP noch nicht umgesetzt sind. Ungehinderte Migration und die ethnisch-kulturelle Angleichung der Völker, die Barnett gerade für Europa einfordert, sind im Übrigen keine bloße Fußnote in dieser globalen amerikanischen Kriegszielbestimmung. Barnett formuliert sie, ob vorgeschoben oder nicht, als ein persönliches Anliegen. Offen gesagt, schreibt er, mag ich die Idee, dass die Menschheit als hellbraune Gesamtethnie begann, sich dann in eine große Verschiedenheit von Hautfarben teilte, nur um eines Tages wieder zu ihrer Mischfarbe zurückzukehren. Hier blitzt wieder der Geist des umvolkungsbegeisterten Eurofreimaurers Kudenhove Kalergi auf, dessen O-Ton israelitische Adelsrasse Barnett in seinen Strategiepapieren ausdrücklich bevorzugt haben will. Das erinnert auch an die Kudenhove Kalergi-Preisträgerin Angela Merkel, die die deutsche Staatsräson an die Geschicke des israelischen Staats gebunden sieht. Und die Barnetts Vorstellungen, ohne diesen direkt zu benennen, für ebenso in Stein gemeißelt alternativlos hält wie dieser selbst. Barnetts Schlusssatz in seinem Buch Blaupause des Handelns könnte ebenso von der deutschen Kanzlerin stammen. Zitat: Unabhängig davon, wie klar es erscheint, dass die ökonomische Logik die Welt zusammenwachsen lässt, steckt dieser Planet voller irrationaler Leute, die gegen die Vermischung von Rassen, Angleichung von Kultur und die Aufgabe ethnischer Identitäten wettern. Ich verstehe das Argument und würdige die Sorgen, aber ich glaube ebenfalls, dass der Kampf gegen diesen globalen Integrationsprozess sowohl amoralisch als auch sinnlos ist. Ende Zitat. Die konservative junge Freiheit erfasst Barnetts Geistesnähe zur deutschen Kanzlerin im zuvor genannten Artikel, der im Oktober 2015 beim Losbrechen der Hypermigration verfasst wurde und die Headline »Unter der Kontrolle Amerikas« trägt. Ich zitiere: In der DDR hieß das, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, wobei letztere materialistisch statt göttlich determiniert war. Sie leitete sich aus der gesetzmäßigen Entwicklung vom Kapitalismus zum Sozialismus ab, die zu bezweifeln einen zum Staatsfeind stempelte. Für Merkel besitzen die aktuellen Formen der Globalisierung samt Masseneinwanderung eine vergleichbare Evidenz. Aus dieser Perspektive und nicht aus dem Blickwinkel der Innen- oder Parteipolitik besitzt ihre Politik eine bestechende Stringenz. Sie hat das Konzept, das sie mit somnambuler Sicherheit exekutiert, nicht entworfen und kann es auch nicht darstellen. Das übernehmen andere, wie der Globalisierungsakteur und Multimilliardär George Soros, der auch zu den Sponsoren des arabischen Frühlings gehört, der mitursächlich ist für den Flüchtlingsstrom. Dem heute 85-Jährigen in Budapest geborenen Soros wird nachgesagt, auch hinter der Organisation W2EU zu stehen, die mit Broschüren und Internetauftritten den Migranten Empfehlungen gibt, wie sie in den EU-Raum gelangen und dort auf angebliche Rechte pochen können. Die Zugangsberechtigung der Flüchtlinge nach Europa steht für ihn außer Frage. Europa soll faktisch eine unter Vormundschaft gestellte Aufnahmeprovinz für globale Wanderungsbewegungen werden. Soros betreibt aktiv Politik. Seine Ausführungen lesen sich wie die Aktualisierung und Konkretisierung globalstrategischer Entwürfe, wie man sie beispielsweise vom neokonservativen Thomas Barnett kennt. Die Wurzeln der Neokons liegen in der marxistischen und trotzkistischen Linken. Karl Marx hatte im Kommunistischen Manifest die Beseitigung aller historischer Bindungen, Traditionen und Grenzen durch den Kapitalismus gefeiert, weil das für ihn die Voraussetzung für die weltweite Gemeinschaft freier Menschen war. Merkel braucht gar nicht mit den Schriften von Barnett und Co. unterm Kopfkissen einzuschlafen. Auf die Rolle, die ihr in deren Drehbüchern zukommt, hat ihr untrüglicher Machtinstinkt sie ganz von allein gebracht. Zitat Ende. Die völkerfeindliche Planwirtschaft erscheint im Pentagon wie im Bundeskanzleramt fast gleich. Das Pochen auf Alternativlosigkeit ebenfalls. Man verkauft es nur anders. Typisch weich in Deutschland. In Cowboy-Manier dagegen in den Vereinigten Staaten. Merkels mütterliche Dauersuche nach besseren Argumenten, nach besserem Vermitteln, findet jenseits des Atlantiks ihre Entsprechung in einer eher stiefväterlichen Tonalität, die sich ehrlicher, aber auch erschreckender auf das Gewaltmonopol zurückzieht. O-Ton Barnett: Jawohl. Ich rechne irrationale Akteure in meine Weltsicht ausdrücklich mit ein. Und wenn sie der globalen Ordnung Gewalt androhen, dann sage ich, legt sie um. Zitat Ende. Zusammen mit George Soros wird uns Barnett in der Finalphase der deutschen Umvolkung in den Jahren 2011 bis 2015 wieder begegnen. In einem Team von US-Militärs, die sich just in time mit Schmuggelrouten durch Afrika befassten. Dazu mehr im nächsten Teil.